Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Laberzin. Liebe Hörerschaft, ihr habt die Wahl. Wer wird heute euer Herz erobern? Ist das der Aushilfs-Jedi, der dich mit System, aber ohne frische Spätzle bekocht, entschieden die Theorie bestreitet, man könne auch außerhalb von Stuttgart glücklich sein und dich auf Twitter liebevoll trollen wird? Oder ist das das Zeilenende, deine philosophische Flatrate, der kurze Hosen garantiert nur mit Goldkettchen und Sonnenbrille trägt, sich gerne mit dir auf ein Bierchen an Pokestops trifft und Fragen nach dem Sinn des Lebens gerne mal mit einem satten Fick dich beantwortet? So, liebe Hörerschaft, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Also viel Spaß dabei. Hier ist die Elite. Danke, Sonja. Hallihallo. Guten Tag. An welcher Universität erlebe ich dich denn? Erreiche ich dich nicht? Wir fangen mal. Was ist ein Scheiß? Hallihallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. An welcher Universität erreiche ich dich denn gerade? Ganz schlechter Witz. Ganz schlechter Witz. Ja, kleiner Disclaimer, wir haben beide das Spiel, über das wir heute sprechen, selbst bezahlt, selbst gekauft und wurden noch nicht mal von Publisher irgendwie bisher freundlich beglückwünscht, dass wir, also einer von uns beiden hat tatsächlich alle Steam-Errungenschaften in dem Spiel schon erreicht, der andere spielt es nicht auf Steam, deswegen daran könnte es liegen. Dafür hat der andere das in der Sammler-Edition mit Cartridge für die Switch gekauft. Ja, wir sprechen über Two Point Campus. Darüber haben wir nämlich mal irgendwann gesprochen. Und dadurch, dass wir es beide zocken oder gezockt haben, ich habe es ja schon durch, und es war wirklich durch, also alle Errungenschaften, ja, können wir da mal drüber reden. Genau. Wie fühlt es sich so an, ein Spiel durchgespielt zu haben mit allen Errungenschaften bis auf eine, wenn ich mich nicht irre? Nee, ich habe alle. Hast du die letzte mit den Durchfallenden auch gemacht? Ja, klar. Du musst ja das Witzige an Durchfallenden. Du hast du hast den PC morgens gestartet und bist zur Arbeit gegangen und bist abends wiedergekommen. Nein. Funktioniert ja auch gar nicht, weil du ja das neue Studienjahr aktiv starten musst. Genau. Es geht nicht darum, dass du Durchfallende brauchst, sondern Durchfall ist das gute Stichwort. Du brauchst Leute, die abbrechen. Ja. Und das ist ganz einfach. Aber dazu, obwohl, wollen wir es direkt sagen? Also. Verraten wir es direkt für die Elite-Bombardantinnen-Tuntinnen, ist das hier eh verwirrend. Du hast ja Bedürfnisse als Student. Ja. Und eins dieser Bedürfnisse ist zum Beispiel kacken gehen. Mhm. Und wenn du deinen Lebtag nicht kacken gehen kannst, weil du kannst ja Räume schließen. Mhm. Und wenn du deinen Lebtag nicht kacken gehen kannst, dann wird's schon pfui. Ja, das stimmt. Wenn du dann deinen Lebtag auch nicht duschen kannst, dann wird's richtig eklig. Hm? Und wenn du dann noch dafür sorgst, dass manche anderen Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel Essen oder sowas, auch komplett deaktiviert sind, dann hauen die Studenten definitiv ab. Weil dann haben sie irgendwie so dieses Bedürfnis zu sagen, ach nö, weißt du was, ich habe Besseres mit meiner Zeit zu tun, als hier jetzt vor mich hinzustinken, in die Ecke zu pinkeln. Was sie übrigens nicht tun. Sie pinkeln ja nicht in die Ecke. Ja, sie gehen einfach. Das ist übrigens dann auch der Punkt, wo zumindest mit Blick auf die deutschen Verhältnisse Two Point Campus massiv unrealistisch ist, weil deutsche Studierende die Universität dann nicht verlassen, sondern das Rektorat besetzen. Ja, du kannst ja den Campus, in dem Fall studieren die meisten ja Leute ja nicht auf einem Campus und leben dann auch auf dem Campus. Ja, aber also zumindest studieren tun doch relativ viele auf einem Campus. Ja, aber die leben dann nicht auf dem Campus. Also die gehen dann nach Hause und oder pinkeln dann halt in den Park oder gehen nebenan zu Subway. Ja, das stimmt. Aber genau, dann jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo wir die Elite-Bombardant-Innen abholen können, um ihnen mal zu erzählen, was Two Point Campus eigentlich ist. Also, Two Point Campus ist im Grunde ein Campus-Simulator. Ein sehr witziger. Mhm. Im Grunde basiert es so ein bisschen, also ganz früher gab es ja mal quasi Sim Hospital, beziehungsweise also Spiele, Theme Hospital. Theme Hospital. Ja, nee, es gab auch Sim Hospital. Aber es gab auch Theme Hospital und ja, daraus hat sich dann irgendwann Two Point Hospital entwickelt auch. Also ein Spiel, wo man ein Krankenhaus baut und da verschiedene Räume für verschiedene Krankheiten Lösungen einbauen kann, um dann quasi ja, damit Geld zu verdienen. Und bei Two Point Campus ist es eben so, da zahlen die Studenten Studiengebühren, davon kannst du dann quasi leben und deinen Campus ausbauen und dann weitere Studenten aufnehmen. Und jo, das macht Spaß. Genau. Wer jetzt denkt, voll blöd, warum soll ich irgendwie eine Universität aufbauen, mit wo dann alle nur Politikwissenschaften, Soziologie, BWL oder andere nutzlose Wissenschaften studieren? Dem ist nicht so. Das Spiel ist von den gleichen Machern wie den von Two Point Hospital und es hat dann auch den gleichen Humor. Genau. Weil es gibt eine Universität, wo man dunkle Künste und ich glaube Zauberei studieren kann. Genau, dunkle Künste. Das ist wunderschön. Ich habe, es gibt Ritterologie als Studiengang relativ früh. Und Forschologie. Forschologie, auch ein sehr schöner Studiengang. Ich habe zuletzt, ich musste nachgucken, wo ich war, aber die Universität, ich versuche es immer auf Level 3 zu bringen, bevor ich mich dem nächsten Ort widme. Habe ich auch gemacht. Ich habe am Ende alle mit Level 3 abgeschlossen. Genau, und ich war zuletzt in Fluffborough, da trainiert man das beste Cheeseball-Team im County und gewinnt den Käsekelch. Die studieren halt irgendwelche Sportwissenschaften, aber auch. Genau. Es ist sehr süß. Wie gesagt, es ist ein bisschen anarchistisch. Und es hat so in seinen Kleinigkeiten so das Charmante. Das war, was uns beiden aufgefallen war, die ersten Liebesbeziehungen, die sich entwickelt haben, beispielsweise waren, bei mir waren es auf jeden Fall zwei Mädels, die eine romantische Beziehung entwickelt haben. Bei dir waren es, glaube ich, zwei Jungs, oder? Ja. Also man sorgt auch dafür, dass quasi unter den Studenten erst, also es gibt so ein paar Bedürfnisse. Die Grundbedürfnisse, Essen, Kacken, Schlafen, und gerne mal einen guten Universitätskurs. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen feiern, das mögen die Studenten auch. Und natürlich zwischenmenschliche Beziehungen. Mhm. Das Studieren hängt dann auch noch so ein bisschen zusammen mit, du kannst ja auch einen Nachhilfekurs nehmen. Also Nachhilfe. Und du hast natürlich verschiedene Aufgaben bei Studenten, die wollen sie gerne lösen in einer Bibliothek. Und ja, genau. oder in einem Labor, wo sie dann quasi verschiedene Funktionen nutzen können. Genau. Dementsprechend, du baust quasi Räume aus, die sind für Vorlesungen da, aber zwischen den Vorlesungen können die Studenten auch in verschiedene Räume rein und dort dann arbeiten und Aufgaben lösen. Ja, das letzte ist übrigens die Schule des Denkens. Das ist so, das ist so, hey, wir haben hier mal 5 verschiedene Räume, die du brauchst, um dieses Studium zu wuppen. Das ist dann schon die Königsdisziplin. Dementsprechend bringt es aber also auch ganz arg viel Geld und es dauert 4 Jahre. Und damit kommen wir mal zu der Logik, was die Jahre angeht. Und zu einem ganz kleinen Unterschied zu Two Point Hospital. Bei Two Point Hospital hast du ja quasi, was mich übrigens bei Two Point Campus wesentlich mehr gefreut hat, du entscheidest, was für Kurse du an deiner Universität gibst. Mhm. Außer natürlich die Aufgabe gibt dir schon so 2 Kurse zum Beispiel vor. Du entscheidest, was du da geben musst. Kommen später, nur kurz für mich, kommen später tatsächlich Universitäten, wo du komplett frei bist, welche Studiengänge du anbietest? Die letzte Map ist tatsächlich eine komplette freie. Ja, okay. Da warne ich dich aber gleich vor, du magst einen Kurs, der dir Geld bringt. Ich bin kein Student an einer Universität mehr. Ich finde es nicht mehr schlecht, Geld zu bekommen. Viel Geld. Ja, also General Knowledge solltest du nicht unbedingt als den Hauptstudiengang machen. Also, kommen wir mal zu den Studiengängen und der Tatsache mit der Duration. Was tatsächlich sehr lustig ist, ist der Unterschied zu Two Point Hospital. Ja. Two Point Hospital hatte immer, wenn du eine neue Map begonnen hast, für mich das Problem, dass du am Anfang angefangen hast zu bauen, was du brauchst, um die spezielle Krankheit des Levels zu lösen. Ja. Und dann nach und nach kamen aber auch die normalen anderen Krankheiten und du musstest dann eben nach und nach die Map so mit verschiedenen Sachen zumüllen. Und wenn da einer kam, der Krankheit XY hatte, und für die brauchtest du einen speziellen Raum, also zum Beispiel diesen Clown, diesen Zirkus, dann musstest du den entweder bauen oder du musstest akzeptieren, dass da ganz viele Leute kommen, die das haben und du das nicht hast. Mhm. So. Das hat mich aber immer dazu genötigt, quasi die Map irgendwann mit verschiedenen Krankenzimmern und verschiedenen Behandlungszimmern voll zu müllen. Mhm. Um diese Probleme zu lösen oder zu akzeptieren, dass ich es nicht kann. Bei Two Point Campus habe ich den Vorteil, ich kann raussuchen, was ich studieren lassen möchte. außer die grundlegende, den grundlegenden Studiengang, den dieses Level vorgibt. Ja. Und da kann ich dann tatsächlich relativ gut skalieren. Ja. Und es muss ich auch, weil das Problem besteht ja darin, dass Kurse ganz selten nur ein Jahr dauern, außer, also nur General Knowledge, also Allgemeinbildung, braucht ein Jahr. Alle anderen Studiengänge brauchen länger und dementsprechend musst du auch kalkulieren, dass Studenten 2 Jahre da bleiben. Das heißt auf Deutsch, wenn du einen Studiengang hast, der mit 40 Studenten beginnt, dann hast du im nächsten Jahr tatsächlich auf deinem Campus direkt schon 80 Studenten rumfurzen. Mhm. Und wenn du dann einen 3-jährigen Studiengang hast, hast du mindestens 120 Studenten rumfurzen, die du versorgen musst. Das heißt auf Deutsch, da musst du essen, schlafen und so weiter, alles in Versorgung haben. Ja. Genau. Also dadurch wird es natürlich noch ein bisschen sportlicher, weil du tatsächlich diese 3 oder 4 Jahre meistens überbrücken musst, um so einen Studiengang. Und die Entscheidung zu sagen, okay, ich skaliere den Studiengang jetzt hoch, ist ja nicht nur eine, hey, ich mach das jetzt, sondern es ist eine, hey, ich mach das jetzt für die nächsten Jahre. Mhm. Also du musst dann tatsächlich, wenn du dich jetzt entscheidest, im nächsten Jahr das hoch zu skalieren, musst du aber kalkulieren, dass du im nächsten Jahr darauf mindestens das, was du da noch übrig hast, also du hast Studenten, die durchfallen, oder die den Campus enttäuscht verlassen oder die du rausschmeißt. Du hast schon Studenten rausgeschmissen? Du musst irgendwann Studenten rausschmeißen. Okay. Es gibt ein Level, in dem spielst du die Universität, auf der du Spionage hast. Okay. Und natürlich gibt es dann auch Gegenspione, die dich ausspionieren wollen. Und die musst du rausschmeißen. Fancy. Das fand ich tatsächlich auch ein hübsches Gimmick, dass man Konkurrenten, also Schurken hat, die nicht, also die gab's bei Two Point Hospital auch in Form dieser infektiösen Krankheiten, aber die waren immer ein bisschen lästig. Ja, die waren störend. Wobei ich dazu sagen muss, der Gegenspion, der Spion, den du dann rausschmeißen musst, der ist auch relativ anstrengend zu finden. Okay. Aber er ist nicht so anstrengend zu finden wie manchmal diese bekloppten Pandemien, die du bei Two Point Hospital hattest. Ja, bei denen hattest du ja häufig vor allen Dingen dann das Problem, wenn die an so einem knubbeligen Ort entstanden sind, wie bei an deiner ersten Allgemeinmedizin, dass du plötzlich irgendwie 20 Infizierte hast und damit sich mit einem Nieser und die Sache sich erledigt hatte. Ja, und damit war das Impfen auch nicht mehr möglich, genau. Ja, also Spionageschule, da schmeißt du dann auch Leute raus, da möchtest du nämlich deine Geheimrezepte schützen und deswegen bildest du quasi Spione und Gegenspione aus. Nicey Neisenstein. Ja, ja, was gibt es noch zu sagen? Also tatsächlich gibt es einen Studiengang, der sogar 4 Jahre dann dauert. Das heißt auf Deutsch, wenn du da dann tatsächlich für die 4 Studienjahre genügend Räume stellen möchtest, da hast du dann tatsächlich einiges zu tun. Ja. Also Schule des Denkens ist tatsächlich so ein Studiengang, den überlegst du dir tatsächlich räumlich gut zu planen, weil du brauchst dafür 4 verschiedene Studienräume plus Vorlesungssäle. Mhm. Ja. Das ist nämlich tatsächlich der Punkt. Das Spiel bietet zwei verschiedene Räume, was das Studieren angeht. Einmal diese klassischen Vorlesungssäle. Die kannst du auch einstellen, für welchen Studiengang die im Zweifel sind. Mhm. Gerade wenn Gebäude A und Gebäude B voneinander entfernt sind und du 2 verschiedene Studiengänge an einer Uni hast, magst du auch Vorlesungssäle an Ort A und an Ort B getrennt voneinander haben. Dann nimmst du auch in Kauf, dass du lieber einen Vorlesungssaal mehr baust, aber dadurch die Laufwege optimierst. Mhm. Das ist tatsächlich auch was, Laufwege optimieren ist irgendwann auch ein Zeitding, weil alles, was die Studenten laufen, wo sie von A nach B müssen, können sie nicht der Bedürfnisbefriedigung quasi widmen. Ich löse das Problem ja auf meine mir eigene Art und Weise und stelle fest, wenn ich feststelle, ich habe eine Map mit großen Laufwegen, dann mache ich einfach den entsprechenden Club auf. Du hast doch diese... Ah, du meinst die Schnelllaufclubs. Ja. Ja, die Clubs sind für mich so das einzige Element, wo ich sage, ah ja, das hätten wir optimieren können. Ja, ich finde es ganz nett. Ich meine, du brauchst sie vor... Also da sind sie dann ein nettes Gimmick, um dir den Spielfluss einfach zu... Und ansonsten brauchst du sie halt für diese Lifetime-Goals, die Studierenden haben. Das spielt nicht so die dominante Rolle im Spiel, da rekurriert es nicht so wirklich drauf, aber die Studierenden haben immer Lifetime-Goals auch tatsächlich. Die wollen gewisse Sachen erleben in ihrer Studienzeit und Mitglied in einem Club sein gehört da häufig zu. Okay, das habe ich tatsächlich noch gar nicht bemerkt. Das habe ich auch mehr so zufällig gefunden. Oder ich weiß gar nicht, wie es korrekt heißt, aber es ist so eine Art wirklich auch noch mal so eine Art von Wünsche, die die haben. Okay, also wenn es so einen Topwunsch gibt, habe ich das noch nicht bemerkt. Ansonsten, ja, ich habe ja eh meistens die Universitäten so versorgt, dass die alles haben. Es gibt ja tatsächlich auch einen Club, der bringt dir Geld. Oh, ja, den habe ich aber noch nicht, glaube ich, dann. Ja, also es gibt einen Club, der bringt dir Geld. Das liegt aber auch da, das brauchst du aber auch dringend, weil du ansonsten kein Geld bekommst. Mhm. Das ist ja das, es gab bei Two Point Hospital gab es eine Map, auf der bekamst du kein Geld von der Krankenkasse. Ja, es gab, glaube ich, sogar zwei. Das und, ja, aber da war es dann tatsächlich so, da musstest du irgendwelche Ziele erfüllen und im Grunde hast du da dieses Ziel erfüllt und dann, nachdem du die Kohle kassiert hast, einfach wieder zurückgedreht. Das heißt, du musstest da ja irgendwelche Prestigeräume erreichen. Ja. Also keine Ahnung, ein Behandlungszimmer auf Prestige 5 bringen und sobald es Prestige 5 war, hattest du Geld bekommen, dann hast du einfach das abgezogen, um die Prestige 5 zu haben. Und was wird auf Prestige 4? Und sobald die Aufgabe wieder kam, hast du wieder irgendein Bild in den Raum gehangen, hast Prestige 5 gehabt, hast die Kohle reingeholt. Und das war eine dieser Maps, die waren am Anfang so knackig, weil du quasi am Anfang keine Kohle hattest. Aber da war es dann sogar so, also ich muss dazu sagen, bei Two Point Campus verdienst du ab dem dritten Jahr eigentlich so ein Arsch voll Geld, wenn du nicht gerade nur General Knowledge als Universitätsthema hast. Du verdienst so ein Arsch voll Geld, wenn du es richtig machst, vor allem mit guten Schlafseelen. Ja. Also Schlafseele sind so der Gamechanger, was Kohle bringt. Die Cash Cow. Das ist echt die Cash Cow. Also da nimmst du so ein, keine Ahnung, 8x3er-Zimmer und ballerst da irgendwie 14 Betten rein. Oder 10 Betten rein mindestens oder 12. Und bei 12 Studenten hast du dann ganz geschmeidig irgendwie 40.000 oder 60.000 Geldeinheiten. Und ja, also das rockt. Dementsprechend, also baut große Schlafseele, scheißt auf Design, scheißt auf dieses wohlig schöne Sims-Ding, dass man sagt, ach ja, jeder bekommt hier irgendwie so ein Bett und dann macht man daraus irgendwie so ein ganz nettes Zimmer. Nein. Macht Schlafsäle, die bringen Kohle. Hängt an die Wände Bilder. Prestige 10 Zimmer läuft. Das ist ja tatsächlich das Witzige. Je größer das Zimmer, umso größer das Prestige des Raumes auch. Das macht bei Schlafsälen tatsächlich einen albernen Effekt aus, weil wenn du kleine Zimmer baust und die dann schön machst, kommst du nie auf die 10, machst du einen großen Schlafsaal. Der einzige Haken ist, bei großen Schlafsälen musst du dafür sorgen, dass du genau so viele hast, dass es für die Studenten so angenehm ist, dass sie nicht in großen Schlafsälen mit Doppelbelegungen schlafen. Oder mit Dreifachbelegung zumindest. Und das macht dann tatsächlich das Leben einen wesentlich leichter und damit kommt die Kohle rein. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, der tatsächlich auch der größte Unterschied zwischen Two Point, der eine große Unterschied zwischen Two Point Campus und Two Point Hospital ist, dass du klar abgegrenzte Anfänge und Enden hast, wo du planen kannst. Wohingegen du bei Two Point Hospital hast du immer komplette Anarchie. Weil immer neue Leute rauskommen, in unterschiedlichen Stadien sind. Das macht das Spiel entspannter, das macht es auch einen Ticken einfacher, aber einfacher ist ja nicht schlechter. Ja, wie gesagt, ich mag Two Point Campus lieber aktuell. Mhm. Also ich habe es auch deswegen tatsächlich mit allen Errungenschaften durchgespielt, weil es tatsächlich meinem Spielstil irgendwie, also bei Two Point Hospital im Endgame hast du irgendwann einfach nur noch warten, bis irgendein Ziel erfüllt ist. Mhm. Beziehungsweise, wenn es an der Zufriedenheit hängt, dann nimmst du zum Beispiel den Orbi-Club einfach raus und sagst, okay, Orbi-Club weg, wenn du einen Design-Punkt brauchst, dann schaust du halt, dass der Design klappt. Also es gibt ja so zwei Sachen. Es gibt ja verschiedene Ziele. Die einen sind quasi einfach nur Time-Goals, wo du sagst, okay, ich muss jetzt einfach nur, keine Ahnung, 100 Studenten haben, die den Studiengang bestanden haben, dann machst du halt, entweder machst 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, irgendwann hast du dieses Ziel erreicht. Und es gibt diese Flexi-Targets, also Flexi-Ziele, die können erfüllt sein und dann aber auch wiederum nicht erfüllt sein. Das heißt auf Deutsch, wenn du eine Zufriedenheit von 80 als Ziel hast und du erreichst die 80 einmal und sie fallen wieder runter, dann ist das Ziel auch nicht erreicht. Mhm. Und wenn du dann gerade die 100 Studenten, die irgendwie durchgekommen sind, nicht hast, also wenn du die dann schon hast und dann aber die Zufriedenheit unter 80 ist, dann hast du es halt einfach nicht geschafft. So. Mhm. Ja, also wie gesagt, es gibt verschiedene Sachen. Sie haben sich natürlich auch viel einfallen lassen, was dieses System angeht, was das Geldverdienen angeht. Weil natürlich so ein Spieler wie ich, der fängt halt irgendwann mal an und hat dann irgendwann die Idee, ja, diese Cash-Cow ist irgendwie einen lukrativen Studiengang plus Studentenzimmer und die Sache läuft. Dann gibt's aber tatsächlich Karten, auf denen kriegst du eben nicht die Kohle von den Studenten. Mhm. Zumindest nicht dafür, dass du ihnen ein Zimmer vermietest und nicht dafür, dass du ihnen ihnen Studiengänge bietest, sondern es gibt dann tatsächlich eben das, was wir ja schon hatten. Und es gibt eine Party-Universität. Ja, die kommt bei mir noch. Ich habe, glaube ich, als nächstes die Archäologie-Map. Aber ja, die Archäologie-Map ist auch interessant. Da verkaufst du quasi Dinge, die du findest. Auch das bringt Kohle. Dementsprechend, also es gibt dann irgendwann quasi auf allen Karten verschiedene Wege, wie du an Kohle kommen kannst. Das macht das Leben dann irgendwann spannender. Das heißt, einmal hast du irgendeinen netten Gönner von außen, einmal zahlen die Studenten, je nachdem, wie die Studentenzufriedenheit ist. Dafür musst du natürlich Party machen am Strand, schön am Strand Party machen. Mhm. Ja, also dementsprechend, du hast verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege, Geld zu verdienen. Sobald für die Leute quasi, die wie ich, dann irgendwann so einen Weg gefunden haben, zu sagen, okay, Studentenzimmer bringen die Kohle, der Studiengang bringt die Kohle, um dann auszubauen, läuft. Mhm. Tatsächlich, in der Regel nimmst du in den ersten 2 Jahren, wenn du Boosting spielst, nimmst du einen Kredit auf, boostest deinen Studiengang durch und dann hast du quasi genügend Studentenzimmer und kannst dann quasi, ab dann zahlst du den Kredit nur noch schnell ab und dann bist du eigentlich nie in Geldnöten. Mhm. Also Geldnöte sind tatsächlich etwas, was nur in den ersten 3 Jahren möglicherweise passiert. Ne, das kann sein. Ich spiele das Ganze ja ein bisschen evolutionär. Ich baue immer in kleinen Schritten das Ganze auf und taste mich da vorsichtig voran. Es dauert manchmal ein bisschen länger, aber das ist auch das Schöne. Du hast eigentlich nie wirklich, du hast nie wirklich Wartezeit, weil du unterjährig einfach damit beschäftigt bist, die Laune deiner Studenten zu managen. Genau. Und auch das. Im Grunde hast du da 2 Phasen. Du hast einmal die Bauphase. Ja. Die echte Bauphase. Die ist immer zwischen den Jahren und dann hast du die Managementphase quasi, wo du guckst, dass die Studentenzufriedenheit optimiert wird. Ja, wobei ich dann unterjährig auch immer Bauphase habe, weil ich mir dann überlege, ich könnte noch einen Schlafsaal bauen. Ja gut, wenn du weißt, wie viele Studenten im nächsten Studienjahr, das ist das Witzige, am Anfang habe ich es auch so ein bisschen so wie du gespielt, so in einem netten, lass mal laufen und spiel das mal so lustig vor sich hin. Aber ab einer gewissen Karte habe ich dann irgendwann gemerkt, warte mal, stopp mal. Manche Studiengänge brauchen die gleichen Räume. Da kannst du dann optimieren in der Richtung, dass du sagen kannst, also spätestens auf der allerletzten Map willst du nicht 3 Studiengänge haben, die so komplett keine Räume miteinander teilen. Mhm. Also das virtuelle Normalität Studium braucht ja zum Beispiel den VR-Raum. Der VR-Raum wird auch gebraucht bei Schule des Denkens. Also nimmst du eine Universität, der sowohl Schule des Denkens als auch virtuelle Normalität. Der Computerraum wird gebraucht für. Und so kannst du quasi überlegen, welche Studiengänge passen zueinander. Ja, das ist aber auch was sich bei uns relativ früh als Unterschied entwickelt hat. Ich spiele eigentlich nur den Studiengang, der für die Karte vorgesehen ist. Es kommt eigentlich nicht vor, dass ich noch zusätzlich einen 2. Studiengang dazu kaufe. Habe ich am Anfang auch nicht. Das habe ich erst gemacht ab dem Zeitpunkt, ab dem ich also gerade diese Ritterschule, ja, die hat ein Riesenproblem. Weil die beiden großen Räume sind externe Räume. Das ist Tjost-Bahn und die Kampf-Arena. Beziehungsweise da, wo du das Fräulein quasi bezirzen kannst. Ja. Du kannst ja verschiedene Elemente da rein tun. Du kannst ja lernen, wie man die Dame bezirzt oder wie man mit dem Degen quasi auf das oder mit dem Schwert auf den Widersacher eindrischt. Ja, genau. Und dann gibt's noch das ist ein einzelnes Element, das kann man so separat stellen. Das ist der Turm, wo der Drache drin haust, wo du in deiner Freizeit üben kannst, die Holde Maid vom Drachen zu retten. Genau. Und diese Dinge, die brauchen relativ viel Außenräume. Die brauchen relativ viel Platz. Ja. Also habe ich das Ding so ausgebaut, dass ich dieses Level quasi rittertechnisch lösen kann und habe ein separates Gebäude, das weiter weg ist, nicht auch noch für Rittertum benutzt, sondern in dem Fall für Internetgeschichte. was in dem Fall nicht so arg viel braucht. Ich glaube, Internetgeschichte braucht einen Computerraum und dementsprechend eben Vorlesungssäle. Und dementsprechend nimmst du das quasi auf einer zweiten Ecke, weil die Karte bietet, das ist halt so der Punkt, die Karte bietet in dem Fall so ein bisschen Abstand und diesen Abstand magst du nicht als Laufweg haben für Studenten. Mhm. Das heißt auf Deutsch, du baust quasi auf dem eigentlichen Campus mit ein bisschen Abstand ein zweites kleines, einen zweiten kleinen separaten Campus. Und also ich wollte dieses Ritterding nicht nochmal ausbauen, weil je weiter du es ausbaust, umso mehr brauchst du von diesen riesengroßen Flächen. Das ist wie bei dem Sportevent. Bei dem Sportevent brauchst du auch riesengroße viele Plätze. Ja, da habe ich eine Freifläche, glaube ich, rechts unten gekauft. Da gibt es ein Dings, das ist nur als Freifläche angelegt. Da habe ich dann die ganzen Felder hingemacht. Weil es irgendwann ab einer gewissen Größe auch echt explodiert. Dann brauchst du im Level, für die Stufe vorher brauchst du 6 und dann brauchst du irgendwie 12 oder so. Genau. Ja, ja, das kommt natürlich dazu. Du expandierst, plus du hast mehr Studenten. Ja. Also du machst den Studiengang für die Einsteigergröße. Es gibt zwei Sachen, die ich dazu sagen muss. Also was richtig gut ist, ist das Kartenmanagement. Das Kartenmanagement ist tatsächlich super, weil du kannst quasi alle Grundstücke, die du kaufst, belegt oder freikaufen. Ja. Das heißt, du kannst immer sagen, ich möchte dieses Kartenstück kaufen ohne ein Gebäude drauf. Und dann kannst du selbst das Gebäude designen, wie du es haben möchtest, wie du es brauchst. Und da kannst du dann auch tatsächlich die komplette Grundfläche nehmen und sagen, so, und hier kommt jetzt ein Riesengebäude hin. Und in dieses Riesengebäude kommen alle meine Schlafsäle. Links davon kommt das Studiengebäude für Studiengang 1. Rechts kommt das Gebäude für Studiengang 2. Und dementsprechend läuft das auch. Also wenn du so zwei Studiengänge hast, die komplett nichts miteinander zu tun haben, dann läuft das auch so zum Beispiel. Oder du nimmst halt ein großes Gebäude, ballerst da die Studiensäle rein und gerade so dieses Wizardry und was ist es, Dark Art, also dunkle Künste und Zauberei, die haben ja miteinander ähnlich zusammenhängende Räume, plus eben der eine Studiengang hat noch einen speziellen Raum, den er braucht. Ja, aber da dann trotzdem einen großen Schlafsaal oder ein großes Schlafgebäude, da machst du dann meistens so ein paar Schlafsäle rein, dann noch den Studentenclub und dann oder die Studentenparty-Meile und dann passt das. Mhm. Das war für mich auch. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also das macht das Spielen so viel einfacher, dass du die Gebäude bearbeiten kannst und deine eigenen bauen kannst. Auf der anderen Seite nimmt es ein bisschen diese Puzzlearbeit, die du bei Two Point Hospital hattest. Stimmt nicht ganz, du hast ja am Anfang, also es gibt so ein paar Karten, da sind so viele Gebäude drauf, dass du die erstmal, also außer du möchtest so lange Laufwege in Kauf nehmen, dass du quasi diese Gebäude, die da schon stehen, brach liegen lassen möchtest und weiter entfernte Gebäude. Ja, du kannst aber ja auch die bestehenden Gebäude erweitern. Ja, ja, aber nee, kannst du nicht. Doch, natürlich. Du musst auf den Grundflächen immer mit mindestens einem gewissen Abstand bauen. Du kannst bestehende Gebäude erweitern. Nein. Doch, du kannst die verlängern. Also ich habe in Fluffborough habe ich das Ding vergrößert, um zusätzliche Fitnessräume reinzubauen, das Ursprungsgebäude. Du musst auf das Gebäude draufklicken, auf das Gebäude, nicht auf die Räume da drin und dann auf Bearbeiten und dann kannst du die erweitern. Ah, okay. Ich hab das mal versucht, irgendwie zu bauen und dann konntest du. Ja, du kannst nicht in den Baumodus gehen und dann dieses Gebäude bauen und dann versuchen, das dran zu flanschen. Das mag es nicht. Okay, du erklärst mir jetzt gerade schön was ich noch gar nicht wusste und ich hab's durch. Ja? Also es gibt Lebensziele und es gibt Ausbaumodus im Gebäude selber. Wie gesagt, den Baumodus selber, wenn du da dann sagst, hier baue ein neues Gebäude, dann sagt er immer mindestens einen Abstand zu einem anderen Gebäude. Genau, und dann dachte ich mir, das kann's doch nicht sein. Und dann habe ich das so rausgefuchst. Das ging. Ja, genau, das ist so, ja, wie gesagt, also so ein bisschen nimmt es halt so das Puzzeln und das Kombinieren. Also es ist einerseits anders, es macht es natürlich, wie gesagt, casualer, more casual so rum. Und das macht es wieder schöner. Ja. Genau. Gut, ich überlege gerade. Jetzt überlege gerade, was hatte ich noch als eher negativen Effekt? Eins hatte ich noch als eher so Effekt, wo du sagst, ach ja, naja. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich hat sich's rausgemändelt auch beim Spielen. Nein, es gab schon, also ich sag mal so, es gibt irgendwann so diesen Effekt, dass du sagst, okay, jetzt warte ich eigentlich nur noch, dass ich die Menge an Studenten durch habe. Und da kommt eine Geschichte ins Spiel. Genau, das ist das, was ich noch erzählen wollte. Weißt du, wie viel Studenten in einen Vorlesungssaal passen? Ich erinnere mich düster, dass ich die Zahl mal gesehen habe und ich habe sie dann ignoriert. Genau. Das Problem an dem Spiel ist, es macht aus Kursen, wenn du quasi anfängst mit, also wenn du es irgendwann mal anfängst zu optimieren, dann hast du die Zahl 8 im Kopf. Ja. Denn jeder Kurs kann 8 Studenten maximal halten. Ja. Das heißt aber, wenn du 10 Studenten bekommst für einen Studiengang, dann lässt du 2 bitte daheim, erhöhst einfach die Studiengebühren, lässt 2 daheim und nimmst lieber einen Kurs mit 8 Studenten als 2 Kurse mit 10 Studenten insgesamt, die dann so 5 oder 6er-Grüppchen bilden und 4er-Grüppchen dann im Gegenzug. Weil tatsächlich das Problem ist, wenn du 8 Studenten hast, hast du einen Kurs, einen Vorlesungsraum, einen Projektraum oder einen Forschungsraum. Hast du 10 Studenten, brauchst du dafür mindestens 2 meistens, je nachdem, wie sich's gestaltet. Zumindest in späteren Phasen, wenn dann die Studiengänge ins zweite und ins dritte Jahr gehen, wird's sehr komplex und du magst keinen Kurs haben, in dem nur 3 Studenten rumfurzen und dafür einen Raum zur Verfügung stellen. Das ist unangenehm. Ja, das ignoriere ich eigentlich, weil ich ja weiß, dass ich im nächsten Jahr wieder skaliere und dann wird der Raum ausgelastet sein. Ja, nee, es geht ja nicht darum, dass der Raum ausgelastet ist. Es geht darum, dass du Räume hast, die du extra bauen musst, die dann nicht ausgelastet sind. Weißt du, ich meine? Also du hast, also zumindest in den ersten Jahren, wenn du da anfängst auszubauen und zu sagen, okay, ich möchte, keine Ahnung, was können wir nehmen, Internet History. Ich brauche einen Computerraum und ich brauche einen Vorlesungsraum. Mhm. Und spätestens, wenn ich dann im zweiten Jahr bin, muss ich überlegen, wie ist das eigentlich? Wenn ich jetzt 10 habe, dann habe ich insgesamt 4 Kurse. Da habe ich einen mit 6, einen mit 4 oder 2 mit 5, je nachdem. Und ich habe noch einen zweiten mit 5 und mit 5. Also habe ich insgesamt 4 Kurse, brauche ich also jeweils tatsächlich wesentlich mehr, als wenn ich jetzt 2 Achterkurse hätte, die mal ganz geschmeidig durchs Studium durchkommen. Also das ist tatsächlich sowas. Und da saß ich dann irgendwann dran und dachte so, ach, ja, im Grunde fängst du dann irgendwann an. Also spätestens, wenn du es ins Optimieren gehst, fängst du mit der 8 an. Und das wird dann irgendwann unangenehm. Ja, ja. Deshalb, ich glaube, das Spiel ist halt auch nicht für Optimierer da. Also man kann so ein bisschen was, aber wer so richtig fein optimieren möchte, der ist bei Two Point Hospital doch eher aufgehoben. Ja, da kannst du Warteschlangen managen auch, solche Scherze. Also da kannst du wirklich Mikro managen. Da kannst du definieren, welche Räume für was geeignet sind. Das kannst du aber hier auch. Du kannst auch sagen, ja, wobei ich da den Sinn nicht entdeckt habe. Du hast ich kann ja. Ja? Das, nee, darüber hattest du dich anfangs nämlich echauffiert, bis ich dich darauf hingewiesen habe, wo das geht. Das ist auch ein bisschen versteckt, die Funktion. Nee, es gibt 2 Sachen, die es nicht gibt. Also du kannst natürlich sagen, okay, dieser Vorlesungssaal ist nur für diesen Studiengang zugelassen. Du kannst auch sagen, diese Toiletten sind nur für Männer, die hier arbeiten oder nur für Männer, die hier studieren. Den Sinn habe ich noch nicht verstanden. Also macht's den Dozenten unglücklicher, wenn er mit Studenten pinkeln gehen muss? Das ist wahrscheinlich was für Menschen, die an Elite-Universitäten studieren und was gegen Unisex-Toiletten haben. Naja, in dem Fall sind es ja Unisex-Toiletten für Männlein und Weiblein und Studierende und Dozenten. Ja, deshalb, also dementsprechend. Und Hausmeister und Assistenten. Ja, ja, ist dramatisch. Genau. Und was du nicht kannst, was du tatsächlich nicht kannst, glaube ich, ist Personal auf Räume festlegen, ne? Genau, das kannst du nicht. Und du kannst Kurse nicht von Raum zu Raum verschieben. Du kannst also nicht sagen, hier mach Raum A zum Kursraum für den zweiten fürs zweite Studienjahr und mach Kursraum B zum Kursraum fürs erste Studienjahr. Das kannst du nicht machen. Ja. Und du kannst halt nicht sagen, lieber Dozent, unterrichte bitte du das, sondern du musst im Notfall das Mikromanagement tatsächlich so machen, du musst sagen, okay, der Dozent ist Dozent und der kann das. Also schiebe ich ihn in den Raum, in dem er doziert und gucke mal, wer da ist in dem Augenblick Und das ist so tatsächlich das, wo ich sage, okay, da wäre noch im Micromanagement noch ein bisschen was machbar, weil wenn dein Assistent, den du eben zu Level 10 Bibliothekar ausgebildet hast, auf einmal am Frittenstand steht, dann ist es nicht schön. Ja. Dann ist das irgendwie vergebene Liebesmüh. Und ich glaube auch, die Rennen, also du kannst ihn rüberschieben, aber du kannst ihm nicht sagen, mache nur das. Das war ja das mit den Hausmeistern bei Two Point Hospital. Da konntest du sagen, du leerst nur die Mülleimer. Genau. Und du konntest auch den Krankenschwestern und Krankenbrüdern sagen, du bist nur auf Station. Genau. Das kannst du bei Two Point Hospital, bei Two Point Campus noch nicht. Ich meine, das Erste, was du gemacht hast, wenn du Theme Park angefangen hast, das gute alte von Bullfrog, das Erste, was du bei Theme Park gemacht hast, ist, du hast den Hausmeistern verboten, Rasen zu mähen. Mhm. Weil, wenn die Karte bei Theme Park eines war, dann war sie am Anfang viel zu groß skaliert für Hausmeister, die Rasen mähen. Ja. Da hattest du nämlich dann Hausmeister, die links oben im Eck und rechts oben im Eck waren, anstatt dass sie irgendwas repariert haben. Und das ist so nicht schön. Das hast du auch bei Rollercoaster Tycoon, hast du das auch gehabt. Da hast du dann auch tatsächlich, ja, ja, den Leuten gesagt, na, du gießt mal bitte Blumen und mähst den Rasen und alle anderen machen es nicht. Mhm. Ja, ja gut. So ist. Wobei, ich finde, dafür hat Two Point Campus halt den Vorteil, du hattest bei Two Point Hospital nur die Möglichkeit, maximal 5 Fortbildungen zu machen. Das heißt, du warst darauf angewiesen, Leute in einer Sache zu spezialisieren. Hier hast du halt 3 Slots, glaube ich, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe, wo du die Leute beliebig weit hochleveln kannst. Das ist nur eine Zeitfrage. Nee, nicht beliebig, sondern nur 10. Ja, aber trotzdem, du kannst sie alle auf, du kannst den in Bibliothekswissenschaften, in Bibliothek und in Verkauf, in gute Laune und in Krankenschwesterei auf 10 bringen, wenn du Spaß dran hast. 3, du hast 3 Slots. Ja, es waren ja 3. Du kannst 3 Slots, du kannst 3 Sachen, also du kannst gute Laune, Bibliothekar und Verkauf, aber dann kriegst du nicht mehr Krankenschwesterei mit rein. Ja, ja, aber trotzdem, du kannst zumindest mal 3, du bist sehr viel flexibler nochmal. Also gerade bei den Dozenten kannst du die halt zum Beispiel bei auf 10 in Nachhilfe und in Dozieren bringen und es ist schon mal viel wert. Ja, das Einzige, was mich jetzt wieder, da kommt wieder der Optimierer durch, das Einzige, was mich da ein bisschen angekotzt hat, ist, du bezahlst für jede Weiterbildung. Ja, aber das ist doch normal. Ach nee, Quatsch, nee. Bei Two Point Hospital hast du genau einen einzigen von einem boosten lassen und hast den dann zum Dozenten gemacht. Das heißt, ob du schon hattest einen, den hast du in Allgemeinmedizin einfach auf die 10 gebracht und hast dann allen anderen Allgemeinmedizinern einfach diese Schulungen nach und nach angedeihen lassen. Das heißt auf Deutsch, Schulung 1, ja, ja. Du bringst so 2, 3 Leute hoch, Schulung 2, den einen lässt du dann arbeiten und den anderen lässt du die anderen auf den Stand bringen. Dann wieder Schulung für 2 oder 3 Leute und dann holst du nach. Also du konntest bei Tupac Campus eben nicht machen, sondern da musstest du jeden Einzelnen reinstecken in die Schulung. Der einzige, und dann kommt noch hinzu, während dieser Schulungsmaßnahme in der Maschine steht der auch möglicherweise auf und sagt, so, jetzt muss ich pinkeln gehen. Ja. Und dann geht der raus, geht pinkeln, sieht, oh, guck mal, die Bibliothek ist gerade unbesetzt, da gehe ich jetzt mal arbeiten. Dann geht er wieder raus, sagt, oh, jetzt habe ich Hunger, jetzt gehe ich was essen. Und dann denkst du dir so, sag mal, Digi, du hast eine Bibliotheksschulung, geh da hin, leg dich hin, lass dich schulen, lass dir dein Hirn zuballern. Ja, es ist wie im wirklichen Leben. Aber dafür ist die Fortbildung halt günstiger als das, wenn du sie bei Two Point Hospital gekauft hast. Und du hattest bei Two Point Hospital natürlich auch die Kosten, weil du dem Typen ja ein Gehalt bezahlen musstest. Und ja, ja, aber du hattest die Kosten, also wenn du einen richtig gut ausgebauten Schulungsraum hattest, hattest du kaum Kosten, weil die Schulung ratzfatz dann für die, also dann hattest du quasi dein Personal, das dein Personal geschult hat und das ging eigentlich ratzfatz in einem durch, wenn du gut situiert warst. Ja, beziehungsweise, ja, aber wenn du die nicht extra angestellt hattest, dann konnten die zumindest in der Zeit gerade keinen Umsatz machen und haben damit auch wieder Kosten verursacht. Ja klar, aber dann hast du halt einfach jemanden genommen, der, also wenn du quasi den Gute-Laune-Kurs hattest, obwohl, ich überlege gerade, ob du bei Two Point Hospital nicht auch 3 Slots hattest. Nee, du hattest immer einen Slot und den. Nee, du hattest mindestens 2 Slots. Nein, nein. Du, Fortbildung war linear. Du hattest insgesamt 5 Bullet Points und du konntest erst einen Bullet Point fortbilden, dann den zweiten, dann irgendwann den dritten, den vierten und den fünften, je nachdem, wie lange die gearbeitet haben. Die mussten immer erst Erfahrungen sammeln, bevor die nächste Stufe machen konnten. Nein, ich meine mit Slots verschiedene Eigenschaften. Also du konntest jemanden zum Allgemeinmediziner, aber auch zum Chirurg machen. Ja, aber alle nur auf Stufe 1 dann. Wenn du Allgemeinmedizin, Chirurgie, Psychologie, Forschung und gute Laune hattest, dann war der halt auf 1 durch. Oder DNA noch oder sowas statt gute Laune, whatever. Ja, also wie gesagt, was ja aus Two Point Hospital, also was witzig ist ja, ich hatte ja am Anfang so das Gefühl, wie kriegst du denn aus Two Point Hospital sowas wie ein Campusleben? In der Zwischenzeit denke ich so, ich müsste ja nochmal Hospital durchspielen, aber irgendwie, diese ganzen negativen Punkte, wo du sagst, ja, ich hätte eigentlich gerne... doch diesen Modus, dass du sagen kannst, okay, ich würde gern die Krankheit heilen und die Krankheit heilen und die Krankheit heilen. Was witzig ist, ich hab erst spät bemerkt, was die Marketingabteilung eigentlich bringt. Die habe ich erst genau einmal benutzt. Ja, weil du sie musst, später bringt es tatsächlich was, weil das Witzige ist tatsächlich, später hast du ja ein Level Cap, was, also eine Kursgrenze, wie viele Studenten du aufnehmen kannst. Ja. Und das Marketing boostet das nochmal. Das heißt, auf Deutsch, du hast tatsächlich 16 Studenten und dann kannst du mit Marketing einfach dafür sorgen, dass da 26 kommen. Und die bezahlen auch was. Also dementsprechend. Das ist schick, ja. Okay. Ja, also das ist tatsächlich ein Vorteil. Dementsprechend können wir das Spiel empfehlen? Auf jeden Fall. Ich denke, das Spiel hat ein A+ im Abschluss gemacht. Ja, also dementsprechend das auf jeden Fall. Also tatsächlich, für alle, die es jetzt gehört haben, diese Folge bis zum Ende und jetzt hier total lustiges Satire-Ding erwartet haben, nö, machen wir in dem Fall nicht. Wir machen in dem Fall einfach mal schamlos Werbung für ein Spiel, das wir beide irgendwie mögen. Und das ist es unser Podcast, also können wir es eh machen. Genau. Wir wurden dafür nicht bemustert. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr ein total tolles Videospiel-Label seid. Und uns bemustern wollt. Hallo Sega. Was hast du denn jetzt mit Sega? Naja, Sega hat doch gepublished. Ja, aber ja, das bringt ja in dem Fall nichts. Von denen, das Spiel haben wir ja jetzt schon. Hallo Nintendo. Na, wir könnten auch Sega nochmal nehmen. Es kommt sicherlich von Creative Assembly wieder ein neues Total War Spiel. Ja, es muss aber auf der Switch laufen. Nee, du hast einen PC im Notfall. Ja, im Notfall, der ist alt. Der steht seit 2 Jahren im Schrank. Ja, aber er kann Shogun 2 zum Beispiel. Arschlecken. Und ich habe jetzt eine 100er Leitung. Arschlecken. Ich hatte heute ein Gespräch über das Internet und da sagte eine Person, ja, es kann sein, dass hier die Leitung heute nicht so ganz stabil ist. Es könnte sein, dass ich ruckel oder der Ton wegbleibt oder das Bild mal hängt. Und es kann auch sein, dass die Leitung abbricht, also im Notfall, ja, einfach Geduld, wir führen das Gespräch auf jeden Fall fort. Ich habe daraufhin nur gemeint, ja, ich habe heute zum ersten Mal eine 100er Leitung für so ein Gespräch. Ich hoffe, meine macht's alles wett. Ja. Auch sehr schön. Ja. Ja, aber Teams ist toll. Ja, so Teams, ist es. Teams-Meetings über eine 100er Leitung. Ja. Während andere Leute im Homeoffice sitzen. Frech. Ja. Und da nur eine 16er Leitung haben. Irgendwo in der Pampa. Ja. Aber, naja, wir sind ja auch indirekt aufgefordert worden, mal so über Sachen zu sprechen, die wir empfehlen können. Genau. Ja, da machen wir auch noch mal eine größere Folge zu, so kurz vor Weihnachten für eure Wunschzettel. Genau. Aber wir dachten, wir probieren das mal wieder aus. Wir haben ja schon über den Vorgänger gesprochen und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine positive Rezension auf iTunes. Das total toll ist. Wenn ihr es nicht so töfte fandet, dann schreibt uns bitte eine E-Mail und keine negative Rezension auf iTunes. Aber wenn ich es mir recht überlege, behaltet eure Meinung dann einfach auch für euch und deabonniert den Podcast. Danke. Ja, wir wollen noch ganz kurz über die Studiengänge reden. Es gibt akademische Körperertüchtigung quasi, also das ist dann Sport. Sport. Es gibt Archäologie, da buddelt man halt Dinge aus. Denkt euch einfach lustige Dinge aus, die man da ausbuddeln kann. Das Schöne ist, du kannst da Sachen ausbuddeln, um deinen Studienort so richtig schön durchzudesignen. Mhm. Spätestens, wenn du eigentlich das 10. UFO ausgegraben hast, wird's halt irgendwie voll. Was schön ist, dass du Musik studieren kannst. Ja. Aber ähnlich zu Musik gibt's auch noch Gegenkultur. Mhm. Also quasi Rebellentum, so das klassische, wie heißt's denn? Kennst du Grease? Ja. Ja, so diese Rowdies, so diese Halbstarken, das ist so Gegenkultur. Ja, okay. Dann dunkle Künste, mhm. Dann Funny Business, also Clownerei, mhm. Gastronomie, ja. Allgemeinwissen, also geh mal an die Universität und sag, hallo, ich würde gerne Allgemeinwissen studieren. Naja, Studium Generale, ne? Ja, naja, aber bei Studium Generale hast du ja ein bisschen mehr als nur ein bisschen Allgemeinbildung. Das magst du mit deinem kleinen bürgerlichen Bildungsbegriff so sehen. Ja. Ich bin der Meinung, Dante im Original lesen zu können, gehört noch zur Allgemeinbildung. Internetgeschichte, was natürlich herrlich albern ist, weil Internetgeschichte ist ja Googeln. Dann Night School, also Ritterlichkeit. Ja. Dann Finanzjonglage. Das ist so für mich der Studiengang, den hast du irgendwann mal. Das ist, glaube ich, auch keiner von den Studiengängen, die du zwingend machen musst. Ich überlege gerade, es gibt 3 Studiengänge, die nichts mit dem Level selber zu tun haben. Das ist Clownerei, Internetgeschichte und Finanzjonglage. Alle anderen haben irgendwie immer was mit einem Level zu tun. Mhm. Also die 3 Studiengänge kannst du quasi dazu gewinnen und Research. General Knowledge ist auch etwas, was du nicht zwingend brauchst, glaube ich. Ja. Also es gibt 4 Studiengänge, mit denen du nichts zu tun hast, wenn du nicht unbedingt willst. Mit allen anderen hast du auf jeden Fall zu tun. Ja. Die bestimmen auch Levels. Mhm. Also Ritterlichkeit, Finanzjonglage, Musikalität, habe ich ja schon erwähnt. Roboter. Ja. Das halt schon irgendwie, ja, auch anstrengend, weil es große Räume sind und. Aber sie bauen Roboter. Und viel Platz braucht. Also, aber sie bauen Roboter. Genau, Schule des Denkens. Ja. Forschologie. Ja. Also quasi das Forschen über das Forschen. Ja. Spionage. Mhm. Und Spionage findet auch in einem Moskau-ähnlichen Level statt. Also sehr dunkel, sehr düster. Ist halt, ja. Virtuelle Normalität. Ja. Was halt in sich selbst schon ein Witz ist. Das dürftest du auch schon haben, das ist ja ein relativ früher Studiengang. Und Zauberei. Das ist halt dann schon so, ja, läuft. Ja. Also das ist insgesamt 17 Studiengänge und mit 13 von diesen 17 hast du auf jeden Fall zu tun. Also dementsprechend hast du mit allen irgendwie so ein bisschen, mit allem, was witzig ist, zu tun. Ja. Ich überlege gerade, Funny Business ist nicht so witzig, obwohl es Funny Business heißt, Internet History ist nicht witzig, Geldjonglage ist nicht witzig und Allgemeinbildung ist auch nur so ein Nebenbei-Studiengang, der auch nur ein Jahr dauert. Also es ist tatsächlich so ein, kannst du noch so als Studiengang hinzufügen, wenn du irgendwie nur ein paar Studenten haben möchtest, aber nicht großartig planen. Mhm. Ja. Jo. Dementsprechend, viel Spaß damit. Zieht's euch, kauft's euch. Falls ihr irgendwie auf der Switch unterwegs seid oder auf dem PC, schreibt uns, wenn ihr mit uns befreundet sein wollt. Wir fügen euch gerne vielleicht hinzu. Ja. Mal schauen.